ein Hoch am Himmel stand, bringt ihm ein Gruß aus fernem Heimatland. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm ein Gruß aus fernem Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand, der vorne in der Sache stand, mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Und donnernd dröhnt die Artillerie, wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsere Stellung rein. Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsere Stellung rein. Der Sturm bricht los, die Mine kracht, der Pionier gleich vorwärts macht. Bis an den Feind macht er sich ran und zündet dann die Handgranate an. Bis an den Feind macht er sich ran und zündet dann die Handgranate an.